Das Gesang von mein Herz ist meine echte Liebe. Mit dem Gesang von mein Herz komm zurück jene Nacht. Mit dem Gesang von mein Herz schweb ich wieder mit dir. Mit dem Gesang von mein Herz tanz mein Lieber mit mir. Das Gesang von mein Herz ist meine echte Liebe. Mit dem Gesang wie lang ist das gewesen? Die Zeit hat sich geändert, habe geflogen weit. Ich probier sich zu der Monen, bis wohl gewesen heit. Das Gesang von mein Herz ist meine erste Liebe. Mit dem Gesang von mein Herz komm zurück jene Nacht. Mit dem Gesang mein Herz schweb ich wieder mit dir. Mit deinem Gesang von mein Herz tanz mein Liebe mit mir. Gesungen hab ich Lieder, hat Heil von sie verfasst. Sie haben schön geklingen, pareil sie zugepasst. Lieder, Monologen gesungen und erzählt. Verreich meine Liebe, sing mit gesunder Heit. Das Gesang von mein Herz ist meine echte Liebe. Mit dem Gesang von mein Herz komm zurück jene Nacht. Mit dem Gesang von mein Herz schweb ich Gesang von mein Herz ist meine echte Liebe. Mit dem Gesang von mein Herz komm zurück jene Nacht. Mit dem Gesang